Magst du den Song? Ich mag den Song, ich habe den Song geschrieben und ich fände es toll, wenn du mit mir dazu tanzen würdest, denn ich habe ihn für dich geschrieben. Los, lass uns tanzen. Musik auf der Leinwand, Musik im Film. Sie drängt sich in dieser Woche geradezu auf als roter Faden. Platz 5. Becks letzter Sommer von Frieda Wittig. Der große Traum vom Rockstar. Seien wir doch mal ehrlich, wer hatte ihn nicht? Christian Ulmen blickt als Robert Beck mit Ende 30 als frustrierter Lehrer auf sein Leben zurück. Ich hätte das vor 10 Jahren auch machen sollen. Aber ich war zu feige. Wir haben uns auf Sicherheit gesetzt. Jetzt mal schön solide mein Referendariat durchgezogen. Ich dachte, ich könnte nebenbei ein paar Songs schreiben. Ich habe irgendwie deinen einzigen geschrieben. Verpasste Chancen, geplatzte Träume, ein Schüler mit einem musikalischen Ausnahmetalent, Kino, der perfekte Ort der Projektion von Wünschen auf andere. Like an umlaut in English. A square pushed through a circle. Something said in a photograph. A secret everyone knows. Dass auf Platz 4 auch gesungen wird, mag reiner Zufall sein. Die Literaturverfilmung Am grünen Rand der Welt von Thomas Winterberg bietet dafür auf den ersten Blick keinen Platz. Eine emanzipierte Frau Ende des 19. Jahrhunderts. Glaubt nicht, nur weil ich eine Frau bin, kenne ich nicht den Unterschied zwischen Recht und Unrecht. Ich werde auf den Beinen sein, wenn ihr noch schlaft. Ich werde auf dem Feld sein, bevor ihr aufsteht. Es ist mein Ziel, euch alle zu erstaunen. Es gelingt ihr, denn beim Abendessen bezaubert sie alle, auch uns, mit einer engelsgleichen Stimme. But I refuse the red rose bush and gained the willow tree. Dass Carey Mulligan singen kann, hat sie schon in Steve McQueens Shame und ihrer Interpretation von New York, New York gezeigt. Preisverdächtig. Hier tut sie es nun wieder. Chapeau. Platz 3. Amy, the girl behind the name. Von Asif Kapadia. Und damit wären wir bei jemandem, der mit der Musik tatsächlich seinen Lebensunterhalt verdient hat und gleichzeitig an ihr zerbrochen ist. Amy Winehouse, Mitglied des berühmten Club of 27, in eben diesem Alter viel zu jung gestorben. Der Film ist das posthume Denkmal für eine Frau, die ihren eigenen Untergang kommen sah. I don't think I'm gonna be at all famous. I don't think I could handle it. I'd probably go mad, you know what I mean? I would go mad. Der Film ist immer dann am stärksten, wenn Winehouse singt, noch einmal ihre Stimme ertönt. Gänsehautgefühl. Platz 2. What's your name? Victoria. Victoria, I'm my son. Nice to meet you. Victoria. Von Sebastian Schipper. Ein Film, über den fast alles gesagt wurde. Eine Nacht in Berlin, eine einzige 140-minütige Kameraeinstellung, mittendrin eine junge Frau am Klavier. Schon jetzt einer der schönsten Momente des Kinojahres. Platz 1. Taxi Teheran. Von Jafar Panahi. Die Musik ist hier der Sound der Straße, der Sound einer ganzen Stadt. Teheran, die Kamera im Fond eines Taxis, am Steuer der Regisseur selbst. Sie drehen doch hier einen Film in Wirklichkeit, oder? Erzählen Sie nicht, dass Sie hier nur Taxi fahren, Herr Panahi. Trotz Berufsverbot und mit den einfachsten Mitteln dreht Panahi eine Komödie über sein Heimatland, die zutiefst politisch ist und dabei gleichzeitig humorvoll und leichtfüßig. Ein Film wie Musik in unseren Ohren. Um neue Geschichten zu finden, müssen Sie woanders suchen. Sie müssen rausgehen und sich umsehen. Ja, aber wohin muss ich? Wo soll ich anfangen? Das ist der schwierigste Teil der Arbeit. Dabei kann Ihnen niemand helfen. Die Geschichte müssen Sie selbst finden.